Virginia. Hörspiel von Edna O'Brien. Aus dem Englischen von Hilde Spiel. Ich habe geträumt, dass ich mich über den Bootsrand beuge und vornüberfalle. Ich ging unter im Meer. Ich war tot. Und doch bin ich jetzt wieder lebendig. Es war furchtbar. Furchtbar. Und wie vor dem Erwachen. Die Stimmen der Vögel und das Geräusch von Rädern klingen und klappern in einer seltsamen Harmonie. Sie werden lauter und immer lauter. Und der Schlafende spürt, wie er zu den Ufern des Lebens hintreibt. Die Sonne wird heißer, die Rufe ertönen lauter. Gleich wird etwas Außerordentliches geschehen. Jenny! Augenblicke meines Daseins. Virginia! Hier, drinnen, eingesperrt. Jenny! Ich werde den Meeresgrund blank scheuern. Virginia! Mein Vater, über seine Folianten gebeugt. Er war kein leichtherziger Liebhaber, kein seichter Optimist. Er war einer vom Stamm der Riesen, einsam und allein zwischen den Eisschollen des Ozeans. Das Blut zweier Menschen vermischt in mir. Mein Vater ein kritischer Denker, kühn, brutal, ein Schiffer und Steuermann. Und meine Mutter sittsam, schön. Jenny, und voller Furcht. Virginia! Ja, ja, ich wollte sie für mich allein. Man will das eben. Ich wollte den anderen vorgezogen werden. Oft zeigte ich ihr meine kleinen Geschichten über Seelen, die herumfliegen und sich einen Körper suchen. Das gefiel ihr. Meine Mutter, seine Frau. Überhaupt nicht dasselbe. Meine Mutter. Und dann nicht mehr da. Sie war oben und mein Halbbruder George Duckworth holte mich in ihr Schlafzimmer zum Abschiedskuss. Und sie sagte, halt dich gerade, meine kleine Ziege. Nein. Es war der 5. Mai 1895. Es war gegen 6 Uhr früh. Ich sah den Arzt weggehen, ich sah die Tauben schweben und landen. Sie wickelten mich in Handtücher und gaben mir Cognac. Nein, ich glaube, die Sonne nein. ging auf. Sie war eben gestorben. Ich habe ihr der Tod gesagt, macht alles zunichte. Nie gesagt, wie sehr ich sie liebte. Halt den Mund! Wir kamen darüber hinweg, meine Schwester und ich. Wir kamen darüber hinweg. Darum ging es. Das war die äußerste Prüfung. Ich habe ihr nie gesagt. Mein Vater, nie gesagt, geknickt, aufgelöst, wie sehr ich sie liebte, wiederholte immer und ewig nur dasselbe. Wie sehr ich sie liebte. Das Haus war voller Trauer, Klageweiber, echtem Pathos, falschem Pathos. Der schwarze Rand des Briefpapiers so breit, dass kein Platz blieb für die Botschaft. Er hat ihr nicht gesagt, dass er sie liebte. Die alte Geschichte. Aber ich war nicht ganz so schlimm wie Carlyle. Zu spät. Er will Trost. Ich frage aber mich, welchen warum Trost können Entsetzen wir ihm geben? Dieses Entsetzen. Ein dünnhäutiger Mann und dünnhäutige Kinder. Wäre er doch 20 Meter weit weg, würde er nur nicht reden, einen gar nicht wahrnehmen. Aber er war immerzu da, durchdrang alles, behauptete sich dauernd, stellte Ansprüche. Man tat, als tränke man etwas aus einer Tasse, um seinen Ansprüchen zu entgehen. Einen Augenblick länger dieses gebieterische Verlangen zu überhören. Tu dies, tu jenes, seine Herrscherlichkeit sein. Füge dich mir. Diese Worte schrieben sich ins Gehirn. Unablässig. Seite um Seite. Blatt um Blatt. Erdrückt und gekrümmt im innersten Schoß durch deine bedeutenden Werke. Und jetzt erwachsen zu sein und dir sagen zu müssen, dass du nicht ganz so schlimm bist wie Mr. Carlyle. So selbstsüchtig. Hass auf ihn steigt in mir hoch, wird immer wilder und wilder. So selbstsüchtig und knickrig. Wenn meine Schwester Nessa ihn um das Haushaltsgeld bat, sagte er, sie solle sich schämen und sie würde uns alle in den Bankrott stürzen. Kein Wunder, dass ich Schreikrämpfe bekam und nervöses Zittern. Virginia, du bist mir so ein Trost. Bist so gut zu mir. Zu all dem mussten meine Schwester und ich in die Gesellschaft eingeführt werden. Debütantinnen, ohne was im Sack. Diese dumme Welt aus weißem Atlas und Glacé-Handschuhen und Visitenkarten. Und junge Männer vom Außenministerium, die nie von Plato gehört hatten, aber tanzen konnten. Eros kam auf schmutzigen Flügeln. Mein Halbbruder George führte mich auf Lady Sligos Ball. Mein Kleid war aus grünem Zeug, gekauft in einem Möbelladen, weil es billiger und auch abenteuerlicher war. Zu tanzen? Dabei zu empfinden, wie seltsam und fremd es ist, allein zu sein mit einem völlig Fremden, sich dahin zu stürzen und dorthin. Und das alles wie ein Anfänger auf dem Eis. Mein Halbbruder tanzte mit allen Damen und dann verbeugte er sich vor ihnen und dann brachte er mich heim. Ich ging hinauf in mein Schlafzimmer, machte die Brosche auf, die er mir gegeben hatte und dann... Die Tür öffnete sich und jemand trat im Dunkeln ein. »Wer ist da?« rief ich. »Hab keine Angst«, antwortete George, »und dreh das Licht nicht an, o Geliebte.« Er warf sich auf mein Bett und nahm mich in seine Arme. Irgendetwas in ihm ging zu Bruch. Zurückhaltung, könnte man sagen, oder Anstand oder Etikette. All das, was man von bürgerlichen Männern erwartet. »Und überhaupt, ich liebe dich«, sagte er. »Ich muss dich haben.« In unserem Leben gab es eine merkwürdige Trennwand. Im Zimmer nebenan saß mein Vater, der mich das Humanistische lehrte und die Naturwissenschaften und die Regeln, nach denen man Irrtümer vermeidet. Alles Theorie. Leere Theorie. Ich bin unwissend. Man darf sich nichts vormachen. Griechisch ist für die Männer da. Das Schatzamt für die Männer. Die Regierung in Whitehall für die Männer. Die Welt gehört den Männern. Ich wollte einen Verstand. Einen Mann. Einen Fechtpartner haben, aber die waren alle in Cambridge. Mein Bruder Toby war in Cambridge. Kannte die interessantesten Dozenten und Mitglieder der Apostelklique und Genies. Lytton Strachey, weise und witzig. Genauso Sidney Turner, der den ganzen Tag schlief und die Nächte durchlas. Wolf, ein seltsamer, wilder Mann. Ein Jude. Clive Bell, ein Atheist und dazu noch ein muskelstarker Atheist. Der nicht nur selber Gedichte schrieb, sondern auch noch Edna May zum Lunch in seine College-Räume lud. Verflucht noch mal! Während wir zu Hause hungerten und uns an Griechisch wagten und Bücher binden lernten und den Tisch deckten und zu Frauen höflich waren, zu Tanten, zu den Klageweibern, die sich immer wieder tränenselig einfanden bei jedem Todesfall oder jedem Vorboten des Todes. Wenn du sterben musst, warum stirbst du nicht gleich? Sein Leben hätte meines völlig ausgelöscht. Kein Schreiben. Keine pfeilschnellen Saatkrähen in der Luft, keine Geschichten, unausdenkbar. Es ging nur darum, all das alte Zeug wegzuschmeißen, die Stöße von Briefen, die Bilder, die Vergangenheit und auf den Gordon Square zu ziehen. Es war überaus schön, gestrichene Wände zu haben und hellen Chintz und Kaffee zu trinken statt Tee. Und Nessa und ich nicht mehr in weißem Satin, sondern in bunten Kleidern, wie Gauguin sie malte. Und so begannen unsere Donnerstage. Nach dem Abendessen klingelte es und sie segelten herein. Strachey und Sidney Turner und Leonard Woolfe und Clive Bell. Clive Bell? Eine Mischung aus Shelley und einem Landedelmann. Sie kauerten alle in den Ecken und starrten vor sich hin und sagten lange Zeit gar nichts. Nein. Nein, ich hab's nicht gesehen. Nein, ich war nicht da. Nein, der Meinung bin ich nicht. Bis sie auf etwas wirklich Interessantes stießen, wie die Schönheit oder ob Vertraulichkeit die Seele staubig macht. Jedes Wort hat eine eigene Ausstrahlung. Poesie machte daraus eine Sequenz. Ich begann zu denken, Ich bin eine Geschichte. Er ist eine Geschichte. Sie ist eine Geschichte. Aber wie gehe ich das an? Nicht bloß die Theorie und den Gegenstand. Wie hält man das Ding, all die Dinge, die unzähligen Dinge zusammen? Wörter für den Mond, dafür, wie Leute aussehen, sich umdrehen, ihre Zigarettenenden fallen lassen. Und dann sagte Strachey, der eine Ewigkeit nichts geredet hatte, plötzlich Sperma und schaute auf einen Fleck an Nessas Rock. Sperma, bedauerlich, bedauerlich, wie Henry James sagen würde. Sperma. Kann man es aussprechen? Und plötzlich fingen wir alle zu lachen an. Nessa lachte am meisten. Wie schön sie war. Und wie bereit. Sie war das Sonnenlicht und ich war das Zwielicht. Von Liebe war nicht die Rede. Der große Künstler war sowieso ein Androgyn. Ich hatte gewusst, dass es Schwule gab in Platos Griechenland, aber mir wäre nie eingefallen, es könnte Schwule geben in unserem Salon am Gordon Square 46. Liebe und Ehe waren eine gemeine Sache. Aber doch empfinden selbst Miss Bass und Mr. Beale Cupidos Pfeil als Wonnegefühle. Wir werden heiraten. Heiraten wen? Wen auch immer. Heiraten? Nie hätte ich mir träumen lassen, dass so etwas geschehen wird. Unser Vater ist kaum tot und du redest vom Heiraten? Ich spürte schon, wie das Schicksal herabsteigen und uns auseinanderreißen würde. Das ist unanständig. Uns, die wir aneinander klebten wie durch Kapillarkraft. Uns, die wir gemeinsam die Welt beherrscht haben. Heiraten? Wen? Clive zum Beispiel. Er errötet wie ein Sonnenuntergang und zwinkert wie eine Windmühle. Ich konnte sie nicht davon abbringen. Sie fing an, sich Rosen hinters Ohr zu stecken und den rosa Umhang zu tragen, den wir auf unseren Reisen in Konstantinopel gekauft hatten. Sie fing an, ihn täglich zu sehen. Ich musste zwischen die beiden treten, denn sie bedeutete mir alles. Sie war mir Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Liebhaber. Zwischen sie treten. Eifersucht dahinter. Eifersucht, die jede andere Leidenschaft der Menschheit überdauert. Ach, Clive, ich habe solches Herzklopfen. Ich bin so zärtlich gestimmt. Ich kann keinen Roman schreiben, weil ich nicht die richtige Feder finden kann. Und, Clive, soll ich mir Wollsachen anziehen, wenn wir noch einmal spazieren gehen? Er war jemand, der konnte die Nachmittage in Schwung bringen. Ich polierte seine Geisteskräfte auf und er verfeinerte dafür meine Manieren. Und sie wurde zu Hause gelassen, um auf ihr Baby aufzupassen. Ich glaube, er hasste dieses Baby. Und ich glaube, ich auch. Er und ich hatten das gemeinsam. Wir hassten Babys. Und Nessa liebte Babys. Sie klatschte Beifall, wenn es rülpste. Sie sah, wie wir Arm in Arm über die Hügel gingen. Dann nahm sie mich eines Tages beiseite, nachdem wir zu dritt in Florenz gewesen waren, und war so nett dabei. Aber nur, weil sie verletzt war. Sie sagte, die Tanten würden sagen, du flirtest mit meinem Mann. Und dann sagte sie, wenn du ihn geliebt hättest, dann würde es mir nicht so viel ausmachen. Aber du liebst ihn nicht. Liebe? Das hat doch etwas leicht Lächerliches. Unser Eins hält davon nicht viel, Miss Bass und Miss Stabil. Liebe, das hat doch etwas leicht Lächerliches. Viel besser auf die Londoner Straße hinaus zu gehen und mein Gehirn in die Lüfte zu wirbeln. Was für ein Spaß. Was für ein Kopfsprung mitten hinein. Wie frisch und still die Luft. Juni, Juli, der alle Blätter aus allen Bäumen lockt. Die Mütter von Pimlico säugen ihre Jungen. Meldungen laufen von der Flotte zum Admiralsamt. Arlington Street und Piccadilly scheinen selbst mit der Luft ihren Scherz zu treiben. London, vergnügt und keck. Mr. Wolf, ich höre, Sie haben in Ceylon Wunder gewirkt. Die Eingeborenen regiert. Tiger geschossen. Schwarze gehängt. Ich bin froh, wieder daheim zu sein. Erzählen Sie mir von Ceylon. Etwas, das ich nicht weiß. Einmal fuhr ich in der Bahn. Und am Strand waren all diese toten Haifische. Und die hatten ein so sonderbares Lächeln. Ein sonderbares Grinsen hatten die. Wirklich? Und was machen Sie, seit Sie wieder daheim sind? Ich radle herum. Ich besuche meine alten Freunde aus Cambridge. Ich gehe spazieren. Ich diskutiere die Philosophie von G. E. Moore. Immer noch? Ich war im Zoo. Die Löwen führen sich auf, als wären sie in South Kensington geboren. Wieso? Wieso? Ich habe eine komische Episode miterlebt. Die Löwen waren in ihren Käfigen im Haus. Eine dicke Bürgersfrau in mittleren Jahren stand vor dem Gitter und schaute auf einen prachtvollen Löwen, der hinter dem Gitter stand und über ihren Kopf hinweg starrte in die Ewigkeit, wie Löwen das so tun. Plötzlich drehte er sich um, kehrte ihr den Hintern zu und pisste sie an, durch die Gitterstäbe. »Ach, das dreckige Vieh«, sagte sie, »ach, das dreckige Vieh.« »Ach, das dreckige Vieh.« »Das ist aber recht dumm. Haben Sie mir nichts Besseres zu sagen?« »Doch.« »Heiraten Sie mich.« »Warum redet denn jeder vom Heiraten? Ist das ein Ausbruch der rohen menschlichen Natur?« Es stimmt, dass ich anderen Leuten gegenüber kalt und zurückhaltend bin. Das sagen Sie. Ich bin selbstsüchtig, grausam, lüstern und... Ich habe 6 Jahre auf dich gewartet. Sie wirken auf mich so fremd. So beunruhigend fremd. Nein, ich werde Sie nicht heiraten. Grausam. Grausam. Ich liebe Grausamkeit. Ich könnte sie mit dem Löffel essen, wie Malz und Öl. Meine liebste Virginia, ich muss dir schreiben. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich dir heute Nachmittag sagte, aber sicher weißt du, weshalb ich gekommen bin. Es war mir nie so klar, wie sehr ich dich liebe, bis wir davon sprachen, dass ich nach Ceylon zurückgehe. Danach konnte ich an nichts anderes mehr denken als an dich. Ich geriet in einen Zustand hoffnungsloser Ungewissheit, ob du mich liebst oder mich jemals lieben oder sogar mögen könntest. Mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich möchte so weiterleben wie bisher. Und Sie sollen mir die Freiheit dazu lassen. Irgendetwas in dir scheint sich gegen mich zu sträuben. Ich falle immer plötzlich und grundlos vom Heißen ins Kalte. Nicht nur, dass ich dich liebe, aber es wäre jedes Wagnis wert, dich zu heiraten. Ich mag immer nur, dass andere Leute Häuser haben, Matten, Tische, Stühle, Bilder, Porzellan, einen gewirkten Baldachin über dem Himmelbett, Lavendel in Nachttöpfen und Kekse in einer Dose, falls man nachts aufwacht und Hunger hat. Andere Leute in ihren schauderhaften kleinen Vorstadtvillen, die nach Fleisch und Menschlichkeit riechen. Alles sehr öde und alles sehr vernünftig. Ich fühle mich körperlich nicht zu dir hingezogen. Es gab Augenblicke, da hast du mich geküsst. So wie neulich. Und ich war nicht mehr berauscht davon als ein Stück Stein. Du hast deine Heirat vertanzt, wie Hippokleides. Wer? Hippokleides. Er wurde etwas zu überheblich. Vielleicht heirate ich dich. Ich suche ja nur nach jemandem, der mich in Rage versetzt. Den heirate ich dann. Vielleicht werde ich dich in Rage versetzen. Ich habe eine Krankheit, weißt du? Im Kopf. Mein Puls schlägt über die Grenzen der Vernunft hinaus, wird wahnsinnig. Ich gehe herum und denke mir Sätze aus. Ich sitze da und erfinde Szenen. Eines Tages könntest du etwas erstaunlich Gutes schreiben. Und du? Wir verlangen eine ganze Menge vom Leben, nicht wahr? Vielleicht bekommen wir es. Dieser Ring hat meiner Mutter gehört. Nimm ihn. Frag mich nicht, warum. Elf Uhr, 12 Uhr, 13, 14 und so weiter, bis sie 20 werden und dann 30 und dann 40 und 50 und 60. Nichts können sie verhindern. Phantome widerlichster Art. Ich hasse diesen Körper, diesen Bauch. Es ist abscheulich. Verlangen. Mund, Speise, Lust. Es stößt mich ab. Welchen Feind sehen wir jetzt gegen uns anrücken? Lass den Juden sprechen. Für mich ist jedes Lehren und Predigen Blasphemie. Kommunisten, Sozialisten, römische Katholiken, Rosenkreuzer. Alle denken sie, dass sie das Schicksal der Menschen beeinflussen können. Wenn das für mich bestimmt sein soll, dann wisst ihr, was ihr damit machen könnt. Die Ziege Virginia ist verrückt. Die Ziege Virginia ist nicht verrückt. Und ich bin nicht verrückt. Mrs. Hickory ist verrückt. Ich weiß zum Beispiel, dass 500 Pfund im Jahr wesentlich wertvoller sind als Schönheit oder hoher Rang. Ich bin faul, albern, gefräßig und die Behandlung nützt nicht. Ich sagte, die Behandlung nützt nicht. Komitees, Komitees, Komitees für kleine Kinder, Komitees für Geisteskranke, ein Komitee für die Kranken, die Behinderten und die Toten. Du bist wie eine von diesen Mähmaschinen, die immer im Kreis gehen. Immer im Kreis, bis ihr kleines Getreidegeviert abgemäht ist. Ich habe dein Tagebuch gelesen und deine Geheimschrift entziffert, deinen singalesischen Code. V. Guter, leidlich oder schlechter Tag. Gute, leidlich oder schlechte Nacht. Als wäre ich ein Wetterhahn. Es gibt kein Tor, kein Schloss, keinen Riegel, mit denen du die Freiheit meines Geistes einschränken kannst. Auch mich nicht. Weder Tor, noch Schloss, noch Riegel. Nur einen Löffel voll, nur einen. Das ist ekelhaft. Das sind ja Schweinsdärme. Es ist nur Hirsebrei. Weise sein und glücklich. Das sind die schwersten Dinge. Du bist weise und du bist glücklich. Wie sanft du plötzlich bist. Einer von deinen Tricks. Wer einmal fällt, auf den stürzt sich die menschliche Natur. Die menschliche Natur ist unbarmherzig. Ruf die Krankenschwester. Ruf den Doktor. Ruf die hilfreichen Wichtigmacher. Meine Mutter kennt die. Eben hat sie es mir gesagt. Sie sagte, Virginia, die Toten sind sehr langweilig und sehr konventionell, ganz wie die Lebenden. Was für eine Chance hat der britische Adel gehabt und verloren. Ich meine, wenn man diesen dummen Körpern mit ihren Stubenmädchenempfindungen irgendeinen Verstand aufgefropft hätte. Und sag mir doch, warum diese Menschen so ein Getue machen um die Ehe und den Beischlaf. Gib mir eine Antwort. So etwas Widerliches. Wir haben das nicht getan. Wir haben sofort gesehen, dass es dumm ist. Abstoßend. Weg von mir, du Tier. Ich weiß, was du willst. Ich weiß, was ihr alle wollt. Eins ist gewiss. Ich habe die Ermordung des Erzherzogs vorhergesagt. Und den Tod von Mrs. Robert Louis Stevenson. Ja. Man muss seinen Erscheinungen ins Auge sehen. Die Veilchen sind da. Und die Narzissen. Du wirst mich wegschaffen. Leute wie du tun das immer. Du mit deinen Weißbüchern und deinen edlen Zielen. Schau ihn dir an, Mama, den Mann, den ich geheiratet habe. Diese Marionette. Es gibt irgendein primitives Ventil in unserem Herzen. Irgendeine Urzelle in unserem Gehirn, die noch von unseren reptilischen, fischartigen und affenähnlichen Vorfahren herrührt und uns ganz eigentümlich und vorsintflutlich empfindsam macht für den Tod der Mutter. Du denkst, du kannst in das Geschick von Nationen eingreifen und kannst doch nichts tun für deine Frau. Warum bin ich denn so? Deinetwegen. Ja, ich bin im Anfangsstadium. Schaff mich nicht weg. Bitte, schaff mich nicht weg. Es ist so kalt. Es ist so schrecklich. Du hast keine Ahnung. Es ist so weit weg. Muss mich fest einhüllen gegen die Nachtluft. Muss mich hineinzwingen in diesen besonderen Mantel, der meiner ist. Muss. Das ist für deinen Geburtstag. Soll ich es aufmachen? Eine Handtasche mit Perlen bestickt und grün. Die würde Lady Dirk gefallen. Und jetzt kannst du dich umdrehen. Das ist eine Druckerpresse. Ich habe sie im Holborn-Viadukt gekauft. Für 19 Pfund, 5 Schilling und 5 Pence. Was werden wir damit machen? Wir werden drucken und wir werden an Subskribenten verkaufen. Was werden wir drucken? Das Herr Häschen, Sahahas im Grahahas? Na komm, versuch's. Ich habe Angst davor. Es wird dir gut tun, etwas Handgreifliches. Ich weiß, was ich drucken werde. Niemand hat magischere Fenster als wir. Ich werde dir wunderbare Geschichten von den Irren erzählen, nach und nach. Die haben mich zu ihrem König gemacht und ich habe ein Konklave zusammengerufen, bevor ich wegging, und eine Bekanntmachung erlassen über das Christentum. Ich will nur nicht wieder versagen, nicht wieder untergehen, Monate, Jahre aus dem eigenen Leben gestrichen. Da bist du doch, denkst, planst, druckst, drängst weiter, ganz stabil. Galoppieren wir los. Kew Gardens von Virginia Woolf. Die weisen Jungfrauen von Leonard Woolf. Night and Day von Virginia Woolf. Prelude von Catherine Mansfield. Die Welt will uns haben. Nicht zu Hause, nicht zu Hause. Wie wunderbar. Ich weiß mich gern wichtig nach dem Schreiben. Das Schreiben dreht einen so auf. Mrs. Woolf ist nicht zu Hause. Sie ist nach Capri gefahren. Auch Mr. Woolf ist weggefahren. Er trifft sich mit ihr in Capri. Ah, Lady Colfax, Sibyl. Ah, wie nett. Vielleicht können wir. Lassen Sie mich nur noch fragen. Das ist für Mittwoch. Arnold Bennett, Max Beerbohm, George Moore, Mr. Yates. Sag, wir fahren aufs Land. Wir nehmen sehr gern an. Ich habe mir das so gewünscht. Ich bin aus meinem Dachsbau lange nicht herausgekommen. Ja, Mittwoch. Du vergisst, wie sie dich bei eurem ersten Zusammentreffen an die Kirschen auf dem Hut einer Köchin erinnert hat. Spei mir nur deinen Zorn nicht ins Gesicht. Sei nett zu mir. Alles muss rationiert werden. Arbeit und Spaziergänge und Leute und Partys. Du kannst mir doch meine geselligen Anwandlungen nicht rauben. Es tut mir weh, wenn sie dich auslaugen. Das ist ein Hang, den ich von meiner Mutter habe. Das Vergnügen daran, Leute kennenzulernen, sich anregen zu lassen. Und ablenken. Leute kennen, lernen, Risiko eingehen. Risiken bedeuten manchmal Niederlagen. Was hat man vom Leben, wenn man nie etwas wagt? Wir sind wie die allerniedrigsten kleinen Lebewesen. Wie Schnecken. Am 1. Juli luden die Wolves Philip und Irene Noel Baker zum Tee. Und dinierten auswärts. Am 3. kamen Raymond Mortimer und Hope Merlis zum Abendessen in das Haus am Tavistock Square. Am 5. Juli, Sonntag, gingen wir zu einer Vorstellung dieser uralten Farce, die Theaterprobe. Am 6. aß Virginia zu Abend mit Clive. Nur um meinen Verstand aufzupolieren. Am 9. kam George Rylance zum Tee. Und T.S. Eliot nach dem Abendessen. Der blasse, marmorne Tom. Im Hochsommer konnten wir uns nicht mehr retten vor den Soireen und dem ganz mondänen Leben. Hinein in den Salon, der voll und hell war und bunt zusammengewürfelt. Wenn mein Puls normalerweise 70 war, dann stieg er in 5 Minuten auf 120. Und das Blut war nicht weiß und zähflüssig wie am Tag, sondern glitzernd und prickelnd wie Champagner. Du mochtest Miss Gertrude Stein. Du hast dich gut mit ihr vertragen, wie sie da thronte auf ihrem zerbrochenen Stuhl. Dieses ganze Mobiliar von Edith Sitwell ist so hinfällig, wie um wettzumachen, dass sie selbst ganz mit Edelsteinen überladen ist. Miss Stein, diese eingewickelte Wurst, glaubt, sie sei der allerverständlichste und auch populärste Schriftsteller auf der Welt. A rose is a rose is a rose. Ist sie das? Verachtet Menschen englischer Herkunft. Aber wenn ich's recht bedenke, tue ich das auch. Der Reiz junger Engländerinnen entzieht sich mir. Augen wie Hunde und lange Zöpfe im Nacken. Und was bitte hältst du von Mrs. Nicholson? Miss Vita Sackville. Mutter, Ehefrau, große Dame, Gastgeberin und Schreiberling. Ich habe mich nicht mit ihr unterhalten. Nicht nötig. Sie hat ein fliehendes Kinn. Ich mag keine Frauen mit Schnurrbärten. Sie ist wie eine überreife Weinbeere. Sie schreibt 20.000 Wörter in 2 Wochen. Sie ist eine Fabrik. Einer ihrer Ahnherren überbrachte Maria Stuart das Todesurteil und sie war so gerührt über das Zartgefühl, mit dem er sich ihr näherte, dass sie ihm ein Gebetbuch schenkte. Es liegt in der Schlosskapelle von Noel. Sie wird demnächst enterbt und ihre Mutter ist verrückt. Sieht dir ähnlich, dass du dir die Fakten beschaffst. Hier, deine Milch. Oh nein, nur keine Milch und keine Ruhe, nicht wieder all das Zeug. Muss schlafen, muss ruhen, kein Abendessen außer Haus, kein Herumstreunen, allein in meinem Bau. Mach nur kein Getue um mich. Sperr mich nicht ein. Woran ich wirklich denke, ist, wie ich ankomme und Vita, schwarz und scharlachrot, unter der Lampe sitzt. Der Garten voll mit Grillen und Begierde. Gleichmut, Mrs. Wolf. Übe dich in Gleichmut. Ich werde kühl sein. Ich werde feindlich sein. Ich werde gleichgültig sein, Mrs. Nicholson. Die ehrenwerte Mrs. Nicholson. Snob, der ich bin, spüre ich ihren Leidenschaften 500 Jahre in die Vergangenheit nach. Und die werden dann für mich romantisch. Mir schwebt eine völlig unwahre, aber romantische Version von ihnen vor. Wie sie den Hopfen in einem großen Bottichen kennt, mit den Füßen stampfen. Splitternackt. Braun. Wie ein Satyr. Und sehr schön. Wie lange brauchen Sie auf Ihrem großen Besitz, um zu melken? Und wie kühlen Sie die Milch? Und machen Sie auch Butter daraus? Fakten, Mrs. Nicholson. Fakten. Ihnen missfällt, nehme ich an, mein Kleid, meine Art, mich anzuziehen? Es ist scheußlich. Die Herausgeberin der Vogue, eine Mrs. Todd, hat mir dazu geraten. Es hat mich 4 Guineen gekostet. Und schauen Sie sich die Handschuhe an. Todd? Um die huren Sie also? Besser um die Huren, als sich ängstlich mit dem Herausgeber der Literaturbeilage der Times zu paaren. Sie sind ein Widerspruchsgeist, wie? Und Sie? Was sind Sie? Ein Snob? Habgierig, verschwenderisch, bösartig. Scher mich einen Dreck. Zum Beispiel im Bett liegen, auf feinem Linnen und dazu die Taubengurren hören. Zum Beispiel jemandem Schmerz zufügen? Wann bringe ich Sie hin? Wohin? Zu mir nach Hause, nach Longbahn. Ich werde einen Tisch sehen, voller Kannen mit Schokolade und mit kleinen Kuchen. Sie werden unter dem Wandteppich sitzen und Wildbret essen. Und es wird ein Feuerwerk geben, unten am gefrorenen Teich. Sagen Sie nur, wann? Ich weiß nicht genau, ob ich da nicht über Bord springe. Sagen wir Dienstag. Das soll Lennart entscheiden. Ich werde älter. Und ich möchte mehr Senf zu meinem Fleisch. Ich spinne ab und zu. Manchmal bin ich überhaupt nicht Virginia. Und jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen betrunken. Dieser Wein etwa, den sehe ich als Bernstein. Und die Balken biegen sich und es macht mich selig. Und ich finde, du bist eine der nettesten und großmütigsten Frauen. Man dankt. Du sagst, du schätzt mich. Es ist verflucht kühl. Trotzdem, ich nehme es hin als die ergebene Dienerin, die ich bin. Du hast mich gefunden, du hast mich geküsst. Alles ist zerbrochen. Das Leben und ein Liebhaber. Es lässt sich nicht skandieren. Verflucht, Madame. Ihr seid die leibhaftige Lieblichkeit. Sie zitterte. Ihr wurde heiß, dann kalt. Denn sie lächelte dieses unwillkürliche Lächeln, das Frauen zeigen, wenn ihre Schönheit nicht die eigene zu sein scheint. Ihnen auf einmal aus dem Spiegel entgegensieht. Und dann lauschte sie für einen Augenblick, hörte aber nur die Blätter säuseln und die Spatzen zwitschern und seufzte. Das Leben und ein Liebhaber. Es lässt sich nicht skandieren. Möchtest du einem Mann auf den Schädel schlagen und ihm sagen, er sei ein eingefleischter Lügner? Zum Henker mit Ihnen. Allen. Und dann wandte sie sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit auf dem Absatz herum, riss sich die Smaragde vom Hals. Und die Seide vom Rücken? Stand aufrecht in den schmucken, schwarzseidenen Kniehosen und schwang die Handglocke. Wir sind allein. Lass uns gehen. Sie kann teuflisch sein. Sie kann vieles sein. Sie sagt, ihre weichen Schlitze sind mit Häkchen gefüttert. Wie haben Sie um sie angehalten? Auf die übliche Art. Zuerst hat sie Nein gesagt. Aber dann, am 29. Mai, war ich zum Lunch bei ihr in ihrem Zimmer. Und da teilte sie mir plötzlich mit, sie wolle mich heiraten. Wir nahmen einen Zug nach Maidenhead und ich mietete ein Boot und ruderte den Fluss hinauf nach Marlow. Dann kamen wir zurück und aßen zu Abend in einem Restaurant am Ufer. Alles in allem waren das 10 Stunden. Es war, als glitten wir durch einen schönen, bunten Traum. Solche Augenblicke sind nur Augenblicke. Die gehen im Nu vorbei. Ehe man es weiß, ist man wieder in der Herde. Ich glaube, der Besuch in Longbourn hat ihr gefallen. Sie muss ein ruhiges, fast vegetatives Leben führen. Sie sagt, kühn zu leben, das ist die wahre Sache. Sie kennen sie nicht. Sie löst sich vom Boden, sie folgt ihren Stimmen, sie taumelt hinter ihnen her. Sie durchläuft jedes Stadium. Sie entläuft ins Unerreichbare. Verlangen Sie von mir, dass ich Sie aufgebe? Ich sage nur, seien Sie vorsichtig. Aber sie ist eine exquisite Gefährtin. Überempfindsam, zartfühlend. Und um das festzuhalten, ich liebe sie sehr. Nebenbuhlerisch? Mehr intellektuell. Es ist eine geistige Sache. Sie erweckt Zärtlichkeit in mir. Sie hat panische Angst davor, wieder verrückt zu werden. Sie hat mir einiges über ihr gemeinsames Leben erzählt. Da war sie ganz offen. Sie glauben, unsere kleinen Geheimnisse zu kennen. Aber für uns beide ist da mehr. Gibt es Tieferes? Es ist nicht nur ein Spiel mit dem Feuer. Ich bin beim Zahnarzt gewesen. Ich frage ihn, warum tun Sie mir das an? Und er sagt, Mrs. Wolfe, Ihre Haut ist die empfindlichste Haut von ganz London. Mag sein. Lennart legt Zinksalbe auf meine Haut und ich lecke sie ab. Mag sein, dass sie giftig ist und ich dran sterbe. Trinken wir Tee? Ich muss nach Hampstead zu einer Sitzung. Ah, was ist denn heute das große Thema? Das Farbstoffgesetz? Die Schilddrüse? Freiheit fürs eheliche Kanapee? Seine Sekretärin ist wie eine Kommode voller Schubladen. Und seine Mutter, Mrs. Wolfe Senior, hält sich ein Körbchen mit ungestopften Strümpfen neben ihrem Bett, sodass sie nach dem Aufwachen sofort zu stopfen beginnen kann. Von da bezieht Leonard seinen Eifer. Virginia ist am besten, wenn sie in Wut gerät. Nun? Nun? Ich habe ein Nachthemd zurückgelassen und eine schauerliche Puderquaste. Buffles hat sie dir nachgeschickt. Er war recht beeindruckt von dir. Hat er dein Foto in der Rundfunkzeitschrift gesehen? Erwischte dich je in Flagranti? Nein. Dein Mann hat mir geschrieben, ich bin froh, dass Vita unter einen so anregenden und vernünftigen Einfluss geraten ist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass ich irgendwelche anderen Gefühle hege als den sehnlichen Wunsch, dass Vitas Leben ebenso reich und aufrichtig wie nur denkbar sein möge. Ich verabscheue Eifersucht, wie ich alle krankhaften Zustände verabscheue. Du und ich, wir müssen die 2 glücklichsten Ehefrauen in ganz London sein. Aber die Seele ist von Natur aus ungepaart, nicht wahr? Du siehst hinreißend aus. Ich komme mir vor wie eine verschlampte, verbrauchte, grässliche, schmuddelige alte Fliege. Du willst noch mehr Komplimente. Bist du gekommen, um mich zu demoralisieren? Ja, Liebes. Und um dein Haus heimzusuchen. Lebt man hier nicht wie in einem feuchten Mülleimer? Ja, ein bisschen gewöhnlich. Aber gut für die Keuschheit. Böse Vita. Böse, schlechte Vita. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Fieber. Brennende Begierde. Weißt du, was ich wollte? Mich mit dem Wagen aus der Garage stehlen, nachts hierher fahren, Steinchen gegen dein Fenster werfen. Du würdest mir öffnen und ich bliebe bis 5. Schwere Nöte. Scherze. Deins ist das einzige Gesicht vor meinem geistigen Auge. Und wenn ich so derb sein darf, auch deine Beine, die Buchenstämme. Und hier bin ich nun unter deinen gnadenlosen Augen. Hast du schon einmal einer anderen schöne Augen gemacht? Einer Bauernmagd? Einem Dienstmädchen? Nein. Bitte, sei aufrichtig. Fühl mein Herz. Jeden Tag kam der Arzt mit seinem kleinen silbernen Stethoskop und sagte, dass ihm nichts fehle. Aber da ist etwas. Da ist etwas. Küss mich. Die ersten Schneeglöckchen. Die allerersten. Solltest du sie nicht Harold schicken? Ich werde ihn sehen. Ich werde ihn in Persien treffen. Ich kam, um auf Wiedersehen zu sagen. Du hast also wieder Wanderlust. Meinen Mann will ich sehen. Ich habe nichts übrig für Leute im diplomatischen Dienst. So viel Schwindel und Falschheit. Ich habe auch nichts für sie übrig. Wann fährst du? Nimm es nicht schwer. Natürlich nicht. Bei so einer Angelegenheit gewinnen wir so viel, wie wir verlieren. Nur zu! Mach Schluss! Warum nicht? Hast mich halt für eine Weile in deiner Equipage mitreisen lassen. Das liegt nicht in meiner Hand. Trostlos, trostlos. Du hast Angst. So viele wunderbare Pläne hatte ich geschmiedet. Rendezvous, Schauplätze, Lösungen. Alles ausgelöscht. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich mich losreißen kann. Geh! Geh! Auseinandergehen, wie der Dichter sagt, verwandelt unsere Herzen in Uhren. Jetzt kommst du an vor den Toren von Teheran. Da ist Harold, der eilt dir entgegen, um dich zu begrüßen. Da sitzt du, stolz wie ein Pfau. Jetzt bleibst du irgendwo stehen, um Feigen und Wein zu kaufen. Vor Aufregung bist du wie in einem Wirbel, wie ein schwirrender Vogelschwarm. Ja, du bist ein agiles Tier, ganz ohne Zweifel. Herz hast du keins. Harold ist ein glücklicher Mann und ich bin eine neidische Frau. Ich kann mir keine Hoffnung darauf machen, dass du an mich denkst. Übrigens, Leonard meint, dein Hund sei ein Hermaphrodit. Ich hab's dir nicht erzählt. Oder doch? Gestern Abend gingen wir zu Violet Bonham Carter. Philip Ritchie sagte zu mir, ich sei die größte Kokotte von London. Nein, allumeuse, korrigierte ihn Clive. Allumeuse. Dann verlor ich meinen Strumpfgürtel und der zog einen alten Fetzen von Unterkleid mit. Warum hast du mir nicht gesagt, dass man den Strumpfgürtel festschnallen muss? Immer passiert irgendein Malheur wie mit diesem Strumpfgürtel und verdirbt mir den Glorienschein. Wie geht es dir? Etwa schon Malaria? Ich bin so allein. Mein Hirn ein Kreisel. Nachts im Bett, wenn ich auf der Straße gehe. Überall, im Lampenlicht. Du mit deinen Smaragden. Hier reden wir immer noch von Liebe und Sodomie. E.M. Forster sagt, er hat sich's ausgerechnet. Und man verbringt 3 Stunden mit Essen, 6 mit Schlafen, 4 mit Arbeiten, 2 mit der Liebe. Litten sagt, 10 mit der Liebe. Ich sage, den ganzen Tag. Ich sage, es ist, wie wenn man alles durch eine purpurrote Blende sieht. Aber du warst nie verliebt, sagt man mir. Dein verflucht strahlendes Gesicht. Ich wollte zu Gott, ich hätte dich gebeten, zu telegrafieren. Dein Brief. Komm nach Griechenland. Komm zu uns. Ich überlasse es deiner Fantasie, dir vorzustellen, was es für mich bedeuten würde, wenn ich dich den Landungssteg herunterkommen sehe. Was es für dich bedeuten würde, wenn du mich den Landungssteg herunterkommen siehst. Was würde es für mich bedeuten? Was würde geschehen, wenn ich mich über einen Abhang fallen ließe, auf dem V steht? Nein, ich komme nicht. Ich bleibe hier und schreibe darüber. Das wird mein Sieg sein. Wie schwierig Menschen sind. Orlando. Eine Biografie. steckte ein paar Pistolen in ihren Gürtel, wand schließlich mehrere Ketten von Smaragden und Perlen vom schönsten Wasser, welche einen Teil ihrer Botschaftergarderobe gebildet hatten, um ihren Leib. Denn Weiber sind von Natur weder folgsam, keusch, parfümiert noch exquisit herausgeputzt. Sie können diese Reize, ohne die sie keine der Freuden des Lebens genießen dürfen, nur durch die ödeste Selbstzucht erwerben. Dies getan, beugte sie sich aus dem Fenster, ließ einen leisen Pfiff ertönen und stieg dann die zertrümmerte, blutbefleckte Treppe hinab. Hier wartete im Schatten eines riesigen Feigenbaumes ein alter Zigeuner auf einem Esel. Einen zweiten führte er am Zügel. Orlando schwang das Bein über diesen und so, von einem mageren Hund begleitet, auf einem Esel reitend und in Begleitung eines Zigeuners, verließ sie Konstantinopel. Die beiden ritten mehrere Tage und Nächte und erlebten mancherlei Abenteuer. Einige von Menschenhand, andere durch die Unbill der Natur. Ist das schlecht? Ist das Unfug? Es ist anders. Ist das liederlich? Es hat was Flinkes. Es fing als Scherz an. Das wird Ihnen Rätsel aufgeben. Das kommt davon, wenn man nicht immer bei seinem Mann ist. Man beginnt Unsinn zu reden und zu schreiben. Ich sage dir voraus, es wird sich verkaufen. Und wir werden uns ein Haus auf dem Land kaufen und ein Baumpaar pflanzen. Was ich am Land so mag, ich kann dort lesen. Einfach herrlich, von einem Spaziergang hereinzukommen und am Kaminfeuer Tee zu trinken und zu lesen und zu lesen. Othello, sagen wir. Irgendwas. Aber selbst wenn Shakespeare oder Montaigne an die Tür klopfen sollten, werden wir so tun, als wären wir ausgegangen. Ich hätte dich nicht geheiratet, verstehst du, wenn ich nicht lieber mit dir hätte leben wollen, als mit jedem anderen. Eine Nachtigall? Nein, ein Tagvogel. Was pflanzt du? Iris. Lautlos fort. Verstimmt. Leben. Leben. Ich habe mich zu spät gewehrt. Allen hat dein Stück gefallen. Ich habe meinen Schal bei Nessa vergessen. Immer lasse ich was zurück. Du sagst, Frauen weinen. Ich weiß nicht, warum ich weine. Meist mit Nessa. Oder warum ich ihre Kinder kritisiere. Vielleicht hat uns ihre Brut auseinandergebracht. Und trotzdem liebe ich sie. Du siehst, ich bin unzuverlässig. Habe ich dir erzählt, dass ich neulich in Long Acre George Bernard Shaw begegnet bin? Und er mir sagte, du hättest ihn, als er dich kennenlernte, zu seinem Haus Herzenstod inspiriert? Er mag mich nicht. Er mag nicht, was ich schreibe. Zu leblos, nicht praktisch genug und nicht parteiisch. Wyndham Lewis mag mich auch nicht. Oder Mr. Cyril Connolly. Die reichen doch nicht an dich heran. Die berühren dich allenfalls wie die Wellen den Kiesel am Strand. Ich bin ein Außenseiter. Ich experimentiere mit meiner Vorstellungskraft. Mag die Meute noch so heulen, mich werden sie nie kriegen. Was für gewalttätige Gefühle. Du willst die Welt vor ihren Torheiten retten. Also das geht nicht. Männer glauben, es wäre möglich. In ihren kalten, wetterfesten, bewundernswerten, ätzenden, lakonischen, objektiven Vorstellungen. Diese langweilige, einfältige, kurzsichtige Politik. Schau. Der Birnbaum biegt sich unter seiner Frucht. Ich hätte Kinder haben sollen, Lennart. Wirklich. Ich bin böse auf mich, dass ich es nicht riskiert habe. Du hast Neffen, Nichten, eine Menge Freunde. Du sagst, wenn ich noch einen Menschen kennenlerne, werde ich mich vermehren. Du hattest Angst um mich, nicht wahr? Das ist keine Welt mehr für Kinder. Die Würfel sind gefallen. Es ist nur noch eine Frage, eine drohende Frage von Krieg kontra Frieden, Hässlichkeit kontra Schönheit, Zivilisation kontra Barbarei. Lennart, wolltest du niemals eine Lavinia oder eine Jane oder eine Geraldine oder eine Penelope? Nein, nur eine Virginia. Grau wie ein Abwascheimer und das Haar fällt ihr in die Suppe. Und was sie schreibt, trägt den Stempel der Ewigkeit. Unsinn, Krümel. Variationen, Möglichkeiten, Würfe daneben. Geschmeidig, nackt und immer wahrhaftig. Ich habe so viel von deiner Zeit und deiner Lebenskraft aufgesaugt. So viel von deiner Zeit, so viel von deiner Lebenskraft. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich will nicht in diesen Mülleimer herumschnüffeln. Da kommt einer hier herein und zieht sein kleines Notizbuch aus der Tasche und schlägt die Beine übereinander und sagt, als Feministin angeprangert, in den Geruch der Sappho-Jüngerin gebracht, wie denken Sie darüber? Oh ja, Frauen verdanken mir viel. Ich habe die Sache der Frauen vertreten, auf meine Art. Ich habe sie gelehrt, sich nicht bloß im Glanz ihrer Männer zu spiegeln. Mrs. Wolf, es heißt, Sie haben die englische Sprache erneuert. Was halten Sie davon? Und wie kommen Sie mit dem Rummel um Ihre Berühmtheit zurecht? Ich weiß es nicht. Ich bin eine alte, verschlammte, umständliche, hässliche, unfähige Frau. Ich bin müde. Ich kann Brot backen. Ich erfinde Menüs. Nach und nach kriegt er dann alles aus mir heraus. Um 8 Uhr aufstehen, waschen, Frühstück, hinaus in mein Gartenhäuschen für 3 Stunden, Mittagessen um 1, Pastetchen oder Heilbutt, dann Vanillepudding und eine Zigarette, dann feste Schuhe an und meinen Hund Pinker an die Leine genommen und bergauf zur Schäferhütte oder zum Piddinghoe-Bauernhof und zurück am Fluss entlang. Tee um 4, Briefe schreiben. Schon komisch, diese Beschränkung auf den dörflichen Dunstkreis. Läppisch. In London würde ich jetzt wie eine Eule durch die nächtlichen Straßen streifen. Mehr Gedränge, größere Spannung als hier. Unsere Gewohnheiten, unsere Gewandtheit, alles das, was Sie von mir sehen, ist nur Schein. Unten drunter ist alles dunkel. Und es breitet sich aus. Hitler hat Polen angegriffen. Was? Und Danzig wird vom Reich annektiert. Wir sind im Krieg. Wir? Was machen wir jetzt? Unser schönes Land zerstört. Unsere Herrenhäuser, unsere Burggräben, unsere Hügel. Ob sie über den Kanal kommen? Wer weiß. Ein wahnsinniger Underdog fühlt sich plötzlich als allmächtiger. Jetzt fallen Bomben auf Warschau. Und bald hier. Wie tötet eine Bombe, frage ich mich. Ein Ohnmachtsanfall? Eine Trommel? 2-3 Mal würgen, um das Bewusstsein wieder zu erlangen und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Nicht, Liebes, bitte nicht. Ich habe keine Angst. Wir haben keine Angst. Man fühlt sich wie erstarrt, ja. All die jungen Männer, die zerschmettert werden. Wenn die Deutschen über den Kanal kommen, wirst du einen gelben Stern tragen müssen. Oder sie könnten dich mir wegnehmen. Nein. Sollte es dazu kommen, dann bringen wir uns um. Wir werden uns niemals trennen lassen. Niemals. Oh. Es ist ein so überwältigendes Gefühl, geliebt zu werden als Ehefrau. Schau jede Stund ein letztes Mal auf jedes lieblich Ding. Ich bin nicht schön. Nicht mehr. Oh doch, bist du. Bist du. Keine Bücher veröffentlicht, keine Öffentlichkeit, kein Publikum, keine Rückmeldung. Es ist der schleichende Tod. Und knausern müssen mit Papier und Zucker und Butter und kleine Vorräte an Streichhölzern sammeln, um... Jetzt beginne ich zu vergessen. Ich beginne an dem festen Bestand von Tischen zu zweifeln. An der Wirklichkeit des Hier und Jetzt. Mit den Knöcheln klopfe ich heftig an den Rand solider Gegenstände und sage, du bist hart. Ich bin so viele verschiedene Dinge gewesen. Ich habe so viele verschiedene Sätze geschrieben. Alles ging verloren in dem Vorgang des Essens und Trinkens. Und jetzt frage ich, wer bin ich? Ich überquerte den Bach als... Die Hügel waren wie Löwen heute, kauernd, gelb, fleckenlos. Man hätte sie malen können. Nessa, sperr mich nicht aus. Sag nicht, Virginia lebt in einer Welt für sich allein. Virginia will dich jetzt hier haben. Dich und Leonard, die zwei Menschen, die ich am meisten liebe. Verliebter Tag. So glatt von der Nacht getrennt wie das Land vom Wasser. Wie müde bin ich von Geschichten. Wie müde von Sätzen. Schön und irdisch. Und dennoch verglühen sie wie Sterne. Nessa, ich brauche dich. Vita, ich brauche dich. Sag mir, dass du bald kommst. Ich will in deine Arme sinken. Ich will das Fest spüren. Den Feuerschein. Abendessen. Heilbutt. Du kommst zu spät, Leonard. Keine Züge, keine Autos, kein Benzin, keine Butter. Alle unsere Freunde isoliert an winterlichen Kaminen. Oder in den Bombenruinen. Leonard, weshalb bist du noch nicht zurück? Vielleicht bist du... Nein, bist du nicht. Die Luftangriffe kommen erst nachts. Und unser persönliches Glück ist noch nicht zu Ende. Verlasse mich. Ich habe nichts getan, um dich zu verdienen. Nichts. Weit davon entfernt. Unser Glück hat sich nicht gewendet. Unser Birnbaum trägt Früchte. Und ich bin ein roter Admiral, der sich an einem Apfel gütlich tut. Und ich fülle mir den Kopf mit Elisabethanern. Wie eine Frucht hängen meine Seele, bis dass der Baum erstirbt. Wer wird heute Abend umkommen? Nicht wir, sage ich. Die Morgendämmerung ist eine Art von weißer Tünche des Himmels, eine Art von Auffrischung, ein neuer Tag, ein neuer Freitag, ein neuer 20. März. Ich bin nicht verantwortlich für die Welt. Ich bin nicht verantwortlich. Ah, da bist du ja, gerade zur rechten Zeit. Ich habe das Essen fertig. Ein Augenblick großen häuslichen Triumphes. Ja, ich triumphiere ein bisschen. Mit wem hast du eben geredet? Du kennst mich doch, dauernd geht das Mundwerk. Aber nicht so rasch. Ein neues Buch pumpt mir im Gehirn. Mein ganzes Denken öffnet sich ihm und glüht davon. Hier drin ist es gespeichert. Ich werde den Meeresgrund blank scheuern. Das sind die meinen. Unser Haus wurde bombardiert. Der ganze Platz wurde gestern Abend bombardiert. Komisch, dass ich es nicht wusste, nicht geahnt habe. Eigentlich macht mich das richtig beschwingt, dass wir alles verloren haben. Wie wenn man ganz von vorn anfangen muss. Ohne alles. Ein Baum beworfen mit Staren. Wie das Fähnlein auf dem Turme, sich kann drehen bei Wind und Sturme. Virginia? Nein, ich fliege nicht davon. Diesmal nicht. Ich bleibe mit den Füßen auf dem Boden. Sollten wir nicht zum Arzt gehen? Du magst unsere neue Ärztin. Es ist alles in Ordnung bei mir. Sie wird mir nur eine Ruhekur verordnen. Man wird mich fortschicken von meinem Mungo. Nur wenn es nötig ist. Es ist nicht nötig. Es ist nichts. Du bist nur zu spät gekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht. War wie gelähmt. Alles war so still hier. Virginia, bist du sicher? Ja, ganz sicher. Auch wir hatten heute unser kleines Drama. Der Fluss trat über die Ufer. Die Heubündel waren überschwemmt, segelten herum, wie das Spielzeugschiffchen im Hyde Park vor langer Zeit. Das Wasser tobt durch den Riss im Hügel. Die armen Londoner, wieder so eine Nacht vor sich. Ach, die Freiheit, hier draußen. Ich fahre morgen nicht hinein. Oh doch, du fährst. Ich will, siehst du, dass mein Mungo fortgeht und ich daran denken kann, wie er all das macht, was er zu tun hat, den Umzug der Presse überwacht, mit Miss P redet und mir ein paar Bücher aus der London Library holt. Du würdest es mir sagen, wenn es lärmt in dir. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Versteh doch, der alte Hunger nach Büchern hat mich überfallen. Die kindische Leidenschaft. Darum bin ich sehr glücklich, wie man so sagt. Leonard, gehen wir hinaus in den Mondschein und schauen wir uns unser Binnenmeer an. Wir können am Rand entlang gehen und uns Appetit machen. Und wenn ein Luftangriff kommt, kann man sich wunderbar hinter einem Heubündel verstecken. Auch in mir hebt sich die Welle. Sie schwillt, sie krümmt den Rücken. Sie ist der Tod. Mein Haar weht zurück wie das eines jungen Mannes, wie das Percivals. Unbesiegt und unnachgiebig will ich mich dir entgegenwerfen, o Tod. Liebster, ich spüre genau, dass ich wieder verrückt werde. Ich denke, wir können nicht noch einmal so eine schreckliche Zeit durchmachen. Und diesmal werde ich nicht wieder gesund. Ich beginne, Stimmen zu hören. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Wir haben Ihre Leiche 2 Wochen lang nicht gefunden. Kinder fanden sie, bei Louis ans Ufer gespült. Deshalb tue ich, was mir das Beste zu sein scheint. Du bist mir in jeder Hinsicht alles gewesen, was einem überhaupt ein Mensch sein kann. Ich glaube nicht, dass 2 Menschen hätten glücklicher sein können, bevor diese schreckliche Krankheit kam. In den Taschen ihres Mantels waren schwere Steine. Es war entsetzlich. Es war entsetzlicher als alles. Ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich weiß, dass ich dein Leben zerstöre, dass du ohne mich arbeiten kannst. Und das wirst du tun. Ich weiß es. Du siehst, ich kann nicht einmal das hier richtig schreiben. Wenn mich einer hätte retten können, dann wärst du es gewesen. Alles ist von mir gegangen. Ich beugte mich über den Bootsrand und fiel vornüber. Ich ging unter im Meer. Ich war tot. Und doch bin ich jetzt wieder lebendig. Und wie vor dem Erwachen. Die Stimmen der Vögel und das Geräusch von Rädern klingen und klappern in einer seltsamen Harmonie. Sie werden lauter und immer lauter und der Schlafende spürt, wie er zu den Ufern des Lebens hintreibt. Die Sonne wird heißer, die Rufe ertönen lauter. Gleich wird etwas Außerordentliches geschehen. Sie hörten Virginia von Edna O'Brien. Aus dem Englischen von Hilde Spiel. Musik Reinhold Friedel. Es sprachen Virginia, Tatja Seibt, Lennart, Wolf-Dietrich Sprenger, Vita, Isolde Barth, Vater, Manfred Steffen, Vanessa, Miriam Japp. Ton, Ulrich Speicher und Karin Beaumont. Regieassistenz, Maidon Bader. Regie, Stefan Dutt. Produktion, Saarländischer Rundfunk und Deutschlandradio Berlin, 1998.